interessant. Die Unterlagen, die ich zurzeit bearbeite und die Barbara gestohlen hat. Ja, ja, erzählen Sie weiter, Professor. Also, es handelt sich dabei um wertvolle Einzelstücke. Unersetzbare Unikate. Ich habe sie vor 10 Tagen aus dem Archiv meiner Universität entliehen. Und ich muss sie bald zurückgeben. Noch weiß niemand, dass ich sie nicht mehr habe. Aha. Was hat Barbara sich nur dabei gedacht? Sie bringt mich in furchtbare Schwierigkeiten. Da, gehen wir zunächst davon aus, dass sie nichts Böses gegen Sie im Sinn hat, Sir. Na, das hoffe ich doch. Trotzdem sollte man nicht erwarten, dass die eigene Tochter einem die Unterlagen, ja, und dann auch noch das Auto stiehlt und damit wer weiß wohin fährt. Ja, klar. Wie genau hat sie die Unterlagen denn an sich gebracht? Sie war mit mir in der Universität, in meinem Büro. Das ist nicht außergewöhnlich. Schließlich will sie in meine Fußstapfen treten und nach der Schule ebenfalls dort studieren. Ja? Das war heute Morgen, ungefähr um 10 Uhr. Aha, also vor 9 Stunden. Ja, jedenfalls war sie eine Zeit lang allein in meinem Büro, weil ich mit einem Kollegen etwas besprechen musste. Tja, und in der Zeit hat sie alle Unterlagen genommen und ist abgehauen. Mit ihrem Auto? Exakt. Aha. Wir waren damit gemeinsam zur Uni gefahren. Und Sie sind sich sicher, dass es so abgelaufen ist? Dass Barbara nicht zum Beispiel samt den Unterlagen entführt worden ist? Also ich meine...